ehrenwertlich. Er wird seit 14 Tagen schon beobachtet von uns. Ich komme schon ein halbes Jahr her, fast ein halbes Jahr Mittagessen. Mittagessen? Ja. Und da haben Sie sich jetzt das Mittagessen wieder hereinbringen wollen, oder wie war das? Nein. Na, warum haben Sie das gemacht? Erklären Sie mir. Weiß ich selber nicht, wieso ich das gemacht habe. Das müssen Sie doch wissen. Wie alt sind Sie denn? Ich 46. Mit 46 Jahren müssen Sie doch haargenau wissen, was Sie machen, oder? Ja, ja. Na, warum haben Sie es gemacht? Erklären Sie mir. Das weiß ich selber nicht jetzt. Wieso, dass ich da dazukomme, überhaupt zwei so scheiß Waschlappen damit zu nehmen. Unterdessen ist auch die Polizei eingetroffen und nun hat der Polizist das Wort. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Ja. Bitte, liegen hier die Ausweise. So, Augenblick, hier ist der Ausweis. Ja. Sie wohnen hier? Ja. Was machen Sie für Sachen? Ach, das weiß ich selber nicht, wieso. So. Wir haben halt einen Gedanken, weil ich Geburtstag habe. Ich weiß selber nicht. Was sind Sie vom Beruf? Metzger. Sie müssen mal mit uns kommen, ne? Ja, bitte. Ja. Ja. Machen Sie aber bitte Ihre Zigarette aus, Sie dürfen bei uns im Wagen nicht rauchen. Nein, bitte schön. Moment mal, jetzt bekommen Sie von uns erstmal Hausverbot hier, dass Sie unser Haus nicht mehr betreten, ja. Das unterschreiben Sie mir sofort. Ja, bitte schön. Wer ist jetzt zu Hause in Ihrer Wohnung? Niemand. Niemand? Sind Sie verheiratet? Ja. Nein. Sind Sie Experte auf diesem Gebiet? Nein. Warenhaus, nein, oder? Nein. Nicht? Nein. Was haben Sie noch zu Hause in Ihrer Wohnung von diesen Scherzen her? Ich gar nichts. Nichts mehr? Gar nichts. Werden wir überprüfen, ja. Ja, bitte. Soeben wird ein junges Mädchen hereingeführt und der Polizist fragt sie jetzt aus. Wollen Sie schon mal Ihren Ausweis sehen? Ich habe einen Ausweis dabei. Sie haben keinen Ausweis dabei? Was machen Sie denn für Sachen? Was haben Sie denn hier mitgenommen? Ich hatte ein paar Schuhe und ich wollte sie hier unten, hatte ich sie anprobiert, ne? Und da bin ich ein Stück weiter gegangen, wollte sie ausprobieren, aber ich hatte sie bestimmt bezahlt. Machen Sie mal Ihre Tasche bitte leer, ja. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Arbeiten Sie jetzt? Ja. Wie viel verdienen Sie dort so im Monat? 75. Mark? Ja. Monat. Und haben Sie auch Verpflegung dort? Ja, das ist alles dabei. Alles dabei, ja. Was kosten die Schuhe, die Sie hier mitnehmen wollten? Ich weiß nicht genau, 10 Mark sowas. 10 Mark 75 ja. Kosten die Schuhe. Na, warum wollten Sie die Schuhe überhaupt mitnehmen? Können Sie sich das nicht leisten? Ja, heute. So. Ja? Sie können sich Schuhe nicht kaufen mit dem Verdienst, den Sie haben. Was sagen Sie, ist doch ganz offen. Ist doch nichts dabei. Ich wollte nicht direkt, dass ich sage, dass ich sie stehlen wollte. Nein? Nee, bestimmt. Aber was wollten Sie denn? Ich hatte sie anprobiert und war ein Stück hiervon, aber ich hätte sie tatsächlich, ich wollte sie umtauschen, wollte mir ein paar rote nehmen. Ne? Dann hätte ich sie bezahlt, für ganz bestimmt. Wieso hat man sie dann aufgehalten, wenn Sie es bezahlen wollten? Ja, weil ich dann ein Stück weiter bin. Wie weit sind Sie denn gegangen? Da vorne am Eck. Wie alt sind Sie denn jetzt? 17. Dieses Mädchen ist zu bedauern. Es könnte einem leid tun. Und die Geschäftsführung des Hauses ist über Ladendiebstähle gar nicht so empört, wie ich zuerst angenommen habe. Der Direktor dieses Hauses sagte mir, wissen Sie, wo nicht gestohlen wird, ist kein Umsatz. Aber wir wollen uns jetzt wieder in den Trubel stürzen und da drüben sehe ich eine ausländische Reisegesellschaft und die wollen wir jetzt fragen. Was suchen Ihre Kollegen hier in diesem Warenhaus? Ja, estamos no mercado para comprar aqui nesta casa comercial para gente local se interessa mais. Pois curiosidades. Ja. In der Majoria. In der Hauptsache Kuriositäten. Also ja. In der Hauptsache Kuriositäten. Also viele interessieren sich für so Schreibmappen. Aha. Also für alle sämtliche deutsche Handelsware. Ja. Und in der Hauptsache, um diese Geschäfte zu besichtigen. Ja, gibt es in Spanien solch große Warenhäuser, wie dieses hier ist? Ja, es gibt, aber nicht in diesem Ausmaß nun. Nicht in diesem Ausmaß. Wir sind ja nicht von der Hauptstadt, wir sind von einer kleineren Stadt. Na, von welcher Stadt sind Sie denn? Wir sind von Sóller de Mallorca. Dann sagen Sie, haben hier zwei hübsche Mädchen gebracht in Tracht. Und was haben Sie hier gekauft? Was haben Sie die Mädchen hier gekauft? Sí. Ja. No, lo que han comprado aquí. Una cartera. Una schöne Schreibtasche. Ey, fahr nicht unter dir, sprich schon mal das Sari. Ein paar Andenken. Ein paar Andenken. Eine Maria Trau, lo que has comprado tú? Ja. Dos ositos. Sehen Sie, die schönen Bären. Und einen kleinen Teddybär sehe ich. Sagen Sie, bei welcher Gelegenheit sind Sie als Spanier mit dieser Gesellschaft nach Frankfurt gekommen? Wir sind gekommen, weil wir haben hier einen Auftritt. Wir sind die sogenannten Tänzer des Goldenen Tales und wir werden heute Abend auftreten. Ah,